Aufgabe 3. In Ihrem Sprachkurs behandeln Sie das Thema Alternative Energien in Deutschland. In Ihrem Lehrbuch ist dazu eine Grafik mit dem Titel Größenentwicklung der Windkraftanlagen abgebildet. Ihre Dozentin, Frau Arndt, bittet Sie, diese Grafik zu erläutern. Erklären Sie Ihren Mitstudenten den Aufbau der Grafik. Fassen Sie dann die Informationen der Grafik zusammen. Könnten Sie uns bitte die Grafik zu den Windkraftanlagen erklären?